Drittes Kapitel, Wynandsrade, Blühenbeck, Ditton Hall. Mein Leben als Scholastiker der Gesellschaft Jesu, wie sehr zu Unrecht der Jesuitenorden diesen Namen führt, habe ich gezeigt, spielte sich ab in den Studienhäusern, in den Kollegien, Wynandsrade, Blühenbeck, beide in Holland gelegen, und Ditton Hall in England. Auf dies Leben, es umfasst 7 Jahre, 1880 bis 1887, gehe ich etwas ein. Vom Äußeren des Lebens ist trotz Verschiedenheit der Orte und Zeiten doch nur Gleichförmiges zu berichten. Überall war ich umschlossen von derselben Tagesordnung, von denselben Gewohnheiten. Das jesuitische Ordensleben, zumal während der Ausbildungszeit, das heißt während des Scholastikats, ist ein mit absoluter Regel und Gleichmäßigkeit gehendes Uhrwerk. Für den Scholastiker ist von morgens 4 Uhr bis abends 9 Uhr ein Tag wie der andere. Frömmigkeitsübungen, Studien, Erholung, Erholung, Studien, Frömmigkeitsübungen. Und zwar alles zu ganz den gleichen Stunden. Ich will damit keinen Tadel aussprechen, eher das Gegenteil. Auf Gleich- und Regelmäßigkeit ist jeder Beruf bei Ausbildung seiner Mitglieder angewiesen, will er sie zu Hervorragendem befähigen. So gleich und regelmäßig wie im Jesuitenorden verläuft allerdings das Leben keines in anderen Berufen Stehenden, nicht einmal das des Soldaten. Wenigstens etwas Zeit und Raum für individuelle Betätigung und für Freiheit ist überall anderswo vorhanden. Denn überall anderswo geht die Absicht nicht auf Vernichtung des Menschen als Eigenpersönlichkeit. Der Jesuitenorden aber will, wie schon öfter hervorgehoben, aus dem ganzen Menschen den ganzen Jesuiten machen und deshalb die Unterdrückung jeder Freiheit auch im Äußeren. Selbst das, was scheinbar notwendig mit Freiheit und Individualität verbunden ist, die Erholung, ist in Wirklichkeit Zwang und Unfreiheit. Denn mit wem man sich erholen soll, sei es in den täglichen 2 Erholungsstunden nach dem Mittag- und Abendessen, sei es auf den wöchentlichen 2 Spaziergängen, ist genau vom Oberen vorgeschrieben. Wahlfreiheit im Umgange der Scholastiker unter sich gibt es nicht. Das Turmenwesen herrscht auch hier. Streng ist auch verboten, eine Erholung nicht mitzumachen, obwohl oft gerade darin wirkliche Erholung liegt. Diese starre Gesetzmäßigkeit des äußeren Lebens, welche Ausnahmen so gut wie gar nicht kennt, die das Jahr des Scholastikers 365 Mal in mathematisch genau gleiche Teile und Teilchen teilt, ist ein mit sanfter, aber unwiderstehlicher Energie wirkendes Mittel, das Individuelle im Einzelnen zu ertöten. Das Abschleifen und Abhobeln der Eigenart, das im Noviziat mit intensiver Kraft einsetzt und leicht und geräuschlos rollende Kugeln aus dem Menschen drechselt, bleibt auch im Scholastikat in Tätigkeit. Denn da die Kugeln lebendig sind, könnten Ecken aus ihnen wieder hervorwachsen. Das muss verhindert werden. Und deshalb das stete Ingang-Halten der gleichmäßig arbeitenden Maschine des äußeren jesuitischen Lebens. Auch noch eine andere, dem Orden dadurch zugutekommende Wirkung ist zu erwähnen. Das fortwährende Beschäftigtsein, und zwar unter steter strenger Aufsicht, der absolute Mangel wirklich freier Zeit, in der man zu sich selbst kommen und über sich selbst verfügen könnte, schränkt das freie Denken wesentlich ein. Man hat nicht Zeit, nachzusinnen über Bedenken und Schwierigkeiten, die das Ordensleben einem aufstoßen macht. So kommen die gegen den Jesuitismus sich regenden Widerstände nicht zur Entfaltung. Eine bis auf die Minute geregelte Tätigkeit reist fort über Dunkelheit, Zweifel, Widerwillen. Zum äußeren Leben dieses Zeitabschnittes gehörten auch die Studien, die ich zu betreiben hatte. Humaniora und Rhetorik in Wynandsrade 1880 bis 1881, Philosophie in Blühenbeck 1881 bis 1883, Theologie in Ditton Hall 1883 bis 1887. Ich werde sie in einem eigenen Abschnitte behandeln. Innerhalb des starren Rahmens lebte ich ein bewegtes inneres Leben. Ich war im Noviziat trotz allem nicht zur Kugel geworden. Meine Individualität hatte ich mir bewahrt, Sie hatte sich aller gleichmachenden Askese gegenüber aufrechterhalten. Aber eben wegen ihrer Kraft bereitete sie mir schwerste Leiden, die freilich schließlich nach langem und harten Kampfesjahren zur Freude der Freiheit führten. Mein Oberer, der Rektor in Wünnansrade, war der Jesuit Hermann Nix, derselbe, der im Hartmann-Ebenhöch-Prozess die hässliche Rolle hinter den Kulissen spielte. Eigentlich ist es nicht das Amt eines Jesuitenrektors, regelmäßiger Seelenführer seiner Untergebenen zu sein. Dafür ist der geistliche Vater da. In Wünnansrade war es der Jesuit Eberschweiler. Allein Nix riss die Funktion, wenigstens uns Scholastikern und besonders mir gegenüber, an sich. Nackt und bloß habe ich meine Seele vor ihm gemacht, rückhaltlos gab ich mich seiner Leitung hin. Und dass ich nicht schon damals den Orden verließ, dass ich vielmehr gefestigt auf der dornenvollen Bahn weiterschritt, ist das Werk des Jesuiten Nix. Er hat mit nie wankender Stetigkeit und mit nie ermüdender Geduld, gern erkenne ich das an, bei Tag und bei Nacht, denn auch die Nächte wurden für mich zu kämpfen, mein sich aufbäumendes Ich immer wieder unterjocht unter den Wahnglauben an Kirche und Orden. Immer wieder hat er mich, der ich den heiligen Berufsweg verlassen wollte, hingewiesen auf das große, leuchtende Ziel, die Ehre Gottes, und aus meinem eigenen religiösen Idealismus hat er Ketten geschmiedet, mich anzuketten an das jesuitische Götzenbild. Wie ich ihn hasse, diesen Jesuiten echtester Färbung, warmherzig und kalt, idealistisch und nüchtern, weich und hart, fromm und gottlos, gewissenhaft und jeglichen Skrupels bar, leidenschaftlich und kühl berechnend. Er, nicht Novizenmeister noch irgendein geistlicher Vater, hat mir die Last jesuitischen Daseins so fest aufgebunden, dass die Verknotung 14 Jahre hielt. Dennoch muss ich ihm danken für zweierlei. Was von Energie in mir steckte, ist durch ihn aufgeweckt und angeleitet worden zu zielbewusster Tat. Seiner Unterweisung verdanke ich Geschick und Kraft, unübersteiglich scheinende Schwierigkeiten zu übersteigen. Wie oft habe ich bis in die Gegenwart hinein davon Gebrauch machen müssen. Und dann die Hauptsache. Wäre ich fähig geworden, das ultramontane Rom und den Jesuitismus mit Sachkenntnis zu bekämpfen und dadurch die Aufklärungsarbeit für die Menschheit zu leisten, wenn ich nach zweijährigem Noviziat schon in Wünnansrade den Orden verlassen hätte? Niemals. Ich wäre wieder geworden, was ich vorher war und was Millionen sind, ein Katholik, der gläubig, wenn auch vielleicht mit inneren Schwierigkeiten, weiter trottet auf dem vorgezeichneten Wege. Vor allem dies Buch, das Licht und Wahrheit verbreitet über den Jesuitenorden, wäre ungeschrieben geblieben, ohne den Jesuiten Nix. Also dank ihm, trotz Hasses.